Und sein Sohn Josaphat ward König an seiner Stadt und befestigte sich wieder Israel. Er legte Heeresmacht in alle festen Städte Judas und legte Besatzungen in das Land Juda und die Städte Ephraims, die sein Vater Issa erobert hatte. Und Jahwe war mit Josaphat, denn er wandelte in den anfänglichen Wegen seines Anherrn David und hielt sich nicht an die Bale, sondern hielt sich an den Gott seines Anherrn und wandelte nach seinen Geboten und zett nicht wie die Israeliten. Daher ließ Jahwe das Königtum unter seiner Hand erstarken, und alle Judäer gaben Josaphat Geschenke, so dass ihm Reichtum und Ehre in Menge zuteil ward. Und da ihm in den Wegen Jahwes der Mut wuchs, so beseitigte er auch die Opferhöhen und die heiligen Bäume aus Juda. Im dritten Jahre seiner Regierung aber sandte er seine obersten Beamten Benhail, Obadja, Sachaja, Netanil und Michaja aus, in den Städten Judas zu lehren, und mit ihnen die Leviten Semaja, Netanja, Sebadja, Asahel, Semiramot, Jonathan, Adonia, Tobia und Topadonia, die Leviten, und mit ihnen die Priester Elisama und Joram. Die lehrten in Juda, indem sie das Buch mit dem Gesetze Jahwes bei sich hatten, und zogen in allen Städten Judas umher und lehrten unter dem Volke. Und der Schrecken Jahwes kam über alle Reiche der Heidenländer, die rings um Juda lagen, so dass sie nicht mit Josaphat kriegten. Und von den Philistern brachten welche dem Josaphat Geschenke und Silber als Tribut, auch die Araber brachten ihm Kleinvieh, 7700 Widder und 7700 Ziegenböcke. Und so ward Josaphat immer mächtiger, bis er es überaus war, und er erbaute in Juda Schlösser und Vorratsstädte und hatte gewaltigen Mundvorrat in den Städten Judas und eine Schar tapferer Krieger zu Jerusalem. Und dies ist ihre Amtsordnung nach ihren Familien, zu Juda gehörten als Oberste von Tausendschaften, Adna, der Oberste, und mit ihm 300.000 tapfere Männer, neben ihm Johanan, der Oberste, und mit ihm 280.000, und neben ihm Amasja, der Sohn Sichris, der sich freiwillig Jahwe hingegeben hatte, und mit ihm 200.000 tapfere Männer. Zu Benjamin aber gehörten, der tapfere Eljada und mit ihm 200.000 mit Bogen und Schild gerüstete, und neben ihm Josabat und mit ihm 180.000 zum Kriegszuge gerüstete. Diese waren es, die dem Könige dienten, abgesehen von denen, die der König in ganz Juda in die festen Städte gelegt hatte.